Kundgabe 3497. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.07.1945. Teilnahmslosigkeit. Göttlicher Eingriff. Eine unfassbare Teilnahmslosigkeit allem Geistigen gegenüber hat sich der Menschen bemächtigt. Und es ist ein Zustand eingetreten, wo es schwer ist, für die Diener Gottes Gehör zu finden, um das Wort Gottes zu verbreiten. Es sind die Menschen gänzlich gefangen genommen von der Sorge um das irdische Leben und jegliche Verbindung mit der geistigen Welt durch Gedanken, die Gott oder ihrer Seele gelten, ist eingestellt, so dass es unmöglich ist, auch für die Lichtwesen des geistigen Reiches gedanklich auf die Menschen einzuwirken. Und so entfernen sie sich immer mehr vom eigentlichen Ziel. Sie werden materieller denn je und sind auf dem Wege zum völligen geistigen Stillstand mit der Gefahr des Rückganges bis zum nahen Ende. Es ist der Wille der Menschen geschwächt und sie greifen nicht zu dem einzigen Mittel, diesen zu stärken durch Anrufung Jesu Christi, durch inniges Gebet um Kraft und Stärke. Ein aus dem Herzen kommender Gedanke an den göttlichen Erlöser, ein Bittruf um Hilfe, geistig und irdisch, würde den Menschen den vermehrten Willen eintragen. Doch sie erkennen Jesus Christus nicht an, oder sie stehen dem Erlösungsproblem gleichgültig gegenüber, so sie ihn nicht direkt abweisen. Und darum fehlt ihnen auch jegliche Kraft zum geistigen Streben, weil ihnen der ernste Wille dazu fehlt. Soll aber das Wort Gottes wirksam werden an ihnen, dann muss der Wille des Menschen zuvor tätig geworden sein. Und also muss der Mensch Achtsamkeit schenken dem, der ihm das Wort Gottes vermittelt. Die Diener Gottes aber stoßen eher auf Widerstand, so sie sich zu Gehör bringen wollen. Sie werden unwillig angehört, verlacht oder schroff abgewiesen. Es ist kein Feld für die Arbeiter des Herrn und die Saat fällt auf steinigen Boden. Menschliche Mahnungen und Warnungen fruchten nicht. Das Wort Gottes, durch Menschenmund verkündet, wird nicht angenommen. Und so muss Gott selbst sich äußern und mit einer Stimme sprechen, die das menschliche Ohr vernehmen muss, auch wider seinen Willen. Die Ablehnung der Menschen erfordert dies, so Gott sie nicht untergehen und in völliger Geistesnacht versinken lassen will. Freiwillig nehmen sie keine geistigen Hinweise mehr entgegen. Und also müssen sie gezwungenerweise ihre Gedanken in das geistige Reich senden, wenngleich es auch dann noch ihrem Willen überlassen bleibt, ob sie darin verweilen oder ihm entfliehen wollen, so wie Gott gesprochen hat. Dass Gott sich äußert, ist bestimmt seit Ewigkeit, auf dass den Menschen noch eine letzte Gelegenheit geboten wird, aus ihrer Teilnahmslosigkeit zu erwachen und ihr Denken nach oben zu lenken, weil der Eingriff Gottes zu offensichtlich ist, weil seine Stimme gewaltig ertönen wird, weil er sich äußern wird durch die Naturgewalten und die Menschen voller Entsetzen ein Schauspiel erleben, das ihnen Gottes Macht erkennbar werden lässt, so sie nicht gänzlich verstockt und dem Gegner Gottes hörig sind. Denn Gott wendet in seiner Liebe alle Mittel an, um die Seelen der Menschen noch zu gewinnen vor dem Ende. Doch die Freiheit des Willens beschneidet er nicht. Und wer des göttlichen Erlösers gedenkt, in den Stunden irdischer Not und Verzweiflung, wer sich ihm bittend nahet, dem wird die Kraft übermittelt werden zum Glauben. Und der göttliche Eingriff wird nicht spurlos an ihm vorübergehen. Er wird Gott daran erkennen und seinen Willen wandeln. Ihm wird es nicht an Kraft mangeln, auszuführen, was er in Stunden höchster Not Gott gelobet. Er wird ihm von Stund an treu sein. Und gesegnet, wer Gott erkennet, bevor es zu spät ist. Ihm ist noch eine kurze Gnadenzeit bewilligt, die er nützen kann, bis zum Ende, denn dieses steht nahe bevor. Amen.